Willkommen zu The Little Web Service, dem Podcast über, für und zur Kirche 2.0. Heute geht's um Ohrwürmer, Mehrfachsteckdosen und das Grid. Guten Morgen, ich bin Maria, selbstständige Theologin und Exilfränkin in Hannover und man findet mich auf Twitter unter @maris oder über tomatedesign.de. Andrea, magst du dich kurz vorstellen? Ja, ich bin Andrea Maidoloi. Ich komme aus Linz in Österreich, bin irgendwie gar nichts auf Exil, sondern immer schon in Österreich, fahre aber ab und zu auch nach Deutschland. Auf Twitter bin ich Andrea ME. Ja, hier ist der Bernd aus St. Augustin und man findet mich bei Twitter unter @fbcgie. So, wir haben uns ja heute, erstmal vielen Dank, ein bisschen zusammengefunden, um ja über das Thema Barcamps zu reden und Barcamps vor allem aus Sicht von Kirchen, von Kirche, von uns Christen. Andrea, was ist denn so ein Barcamp? Barcamp ist ein partizipatives Veranstaltungsformat. Das heißt, die Menschen kommen zusammen, die sich gemeinsam für ein Thema interessieren und es gibt kein fix vorgegebenes Programm, sondern das Programm entsteht im Laufe der Veranstaltung, indem alle Teilnehmerinnen ihre Ideen vorstellen und man dann einfach gemeinsam das Tagesprogramm erstellt. Das Coole an so einer Veranstaltung ist, dass dieses Format, das einfach sehr viel offen lässt und darum auch Ankonferenz heißt, die Möglichkeit einfach schafft, dass sehr viel zum einen die Kompetenzen unterschiedlicher Menschen auch wirklich zum Ausdruck kommen und aber auch sehr viel einfach passiert im Informellen, sehr viel Vernetzung passiert, die Menschen wirklich sehr gut miteinander ins Gespräch kommen, einfach, glaube ich, besser als so eine klassische Konferenz. Okay. Alex, wie sieht es dann so konkret aus? Kannst du uns da ein bisschen was erzählen von? Ja, einfach so generell. Also ich komme da hin. Muss ich mich irgendwie groß anmelden oder? Du hast jetzt gerade den Tom schon erwähnt, also das heißt, es war wohl vor kurzem ein Barcamp, ein wichtiges. Okay, und nochmal also zur Organisation. Man kann da einfach hinkommen und schon ein Thema mitbringen und oder eine Frage auch. Kann man auch eine Frage mitbringen? Bernd, wie ist das, für wen ist das dann interessant? Warst du auch auf diesem Kirche 2.0? Ja, ich war jetzt schon zweimal da und es ist eigentlich, also das Tolle daran ist, dass man sowohl Teilnehmer als auch Vortragender ist und die Themenvielfalt sehr groß ist, also wirklich sehr viele verschiedene Themen angeboten werden und man fühlt sich eigentlich sofort zu Hause, kann man sagen, während man so im normalen Leben wenig Leute um sich herum hat, die sich so mit Technikthemen beschäftigen, hat man dort sehr viele Leute, die sich praktisch auf der gleichen Wellenlänge bewegen wie einer selbst. Und das macht die Sache sehr einfach. Man hat einen sehr schnellen Einstieg, lernt sehr schnell Leute kennen und über die verschiedenen Themen kommt man überraschend schnell auch in die Diskussion rein. Also das ist auch eine Sache, die mich sehr überrascht hat, dass da Leute zusammenkommen, die sich vorher noch nie gesehen haben. Man trifft sich dann und die Diskussionen gehen eigentlich sofort los. Wobei, also ich muss ja sagen, ich war ja auch da. Also bei mir ist es auch so, dass dadurch, dass ich im Vorfeld sehr viel über die anderen Social-Media-Kanäle getan hat, man dann sofort auch in der Regel ein Thema hat, über das man schon eigentlich schon ein halbes Jahr her diskutieren wollte, ne? Also, keine Ahnung, irgendein Tweet, der einen seit langem bewegt. Und das ist das, was mich jetzt konkret bei diesem Barcamp ganz fasziniert hat, ne? Das ist in der Tat so. Also ich hatte zum Beispiel über geistreich.de da eine Sache gesehen, die der Wolfgang Löst vorgestellt hat, wo es darum geht, eine Gemeindezeitung im Internet zu machen. Und man hat es gelesen. Wir haben auch mal kurz so darüber über Twitter diskutiert. Aber es ist nochmal was ganz anderes, wenn man an einem Tisch sitzt nebeneinander. Und ich zeige dir das mal eben. Da kommt man sehr schneller und auch konkret ins Gespräch. Super. Also eigentlich ein ganz, ganz neues Format, das es in verschiedenen Formen jetzt weltweit schon gibt, zum Thema Buchstaben, Schriften, glaube ich, gibt es schon ganz viele. Es gibt, glaube ich, ganz, ganz offizielle Barcamps, städtebezogen, wo also übers Internet hinaus Themen dann, es gibt Politcamps, glaube ich auch, ne? Soweit ich weiß. Ja, also ganz verschiedene. Was hat das jetzt eigentlich mit Kirche zu tun, Andrea? Ja, ganz simpel hat es damit zu tun, dass halt von diesem Barcamp, von dem eben gesprochen wurde, das Thema Kirche, Kirche und Social Media, Kirche 2.0, einfach das gemeinsame Schwerpunktthema war. Das müsste nicht so sein, aber es war so und insofern haben sie genau auf diesem Barcamp einfach auch die Menschen gefunden, die selber das Thema Kirche, Religion, Glaube und Social Media für sich als interessantes, wichtiges Thema entdeckt haben. Das heißt, das Thema, also nicht die Form, sondern das Thema ist eigentlich erstmal. Es ist sozusagen auch schlüssig, dass Menschen, die für die Kirche in welcher Form auch immer im Social Web aktiv sind, dann auch so eine Veranstaltungsform aufgreifen, die aus dem Social Web entstanden ist wie ein Barcamp. Das ist sozusagen, da würde ich auch durchaus sagen, hier lernt Kirche vom Social Web, dass man muss nicht ein neues Veranstaltungsformat erfinden, wenn man sich vernetzen will, sondern mit den Barcamps gibt es einfach schon Erfahrungen und das aufzugreifen ist irgendwie ganz schlüssig und logisch, wenn man den Grundgedanken hat, hier geht es darum, dass Menschen aus der Kirche, Christen und Christinnen sich vernetzen können und miteinander tun können. Es bleibt aber dennoch immer auf dieses Thema jetzt beschränkt. Also ich denke da jetzt gerade beispielsweise an die Heimatbistümer, wo ich herkomme, Würzburg und Bamberg, wie man es hört auch. Da sind gerade sehr viele Bestrebungen im Gange, Gemeinden zusammenzulegen. Wäre ein Barcamp mit allen Beteiligten beispielsweise eine Möglichkeit, diese Gemeinden auch, ich sag mal, inhaltlich und sozial zusammenzubringen. Also könnte man diese Form aus dem Web 2.0 auch für normale Gemeindearbeit, ist das denkbar? Das glaube ich schon, weil es einfach ein Veranstaltungsformat ist, das sehr, sehr gut ist für Vernetzung, für Kennenlernen, für gemeinsames Ideen entwickeln. Und insofern würde ich sozusagen für so ein wenn ich das Ziel habe, Gemeinden zu vernetzen, die dann auch gemeinsam was tun wollen, dann ist es sicher ein sehr cooles Format. Es gibt Es kommt einfach darauf an, was ich will. Aber wenn ich so dieses Vernetzungsziel vor allem im Blick habe und das gemeinsam tun, dann ist Barcamp sicher ein Format, das zwar, glaube ich, jetzt, ich wüsste nicht, dass das im kirchlichen Bereich jetzt außerhalb des Themas Kirche und Social Media, dass das im kirchlichen Bereich außerhalb des Themas Kirche und Social Media verwendet wurde, aber denkbar wäre das schon. Es gibt ja auch schon erste Erfahrungen oder schon sehr länger eigentlich mit Open Space, das ja auch so vom Grundgedanken in eine ähnliche Richtung geht. Du meinst jetzt, wenn man auf Konferenzen einen offenen Platz anbietet, meine Nachmittag genau, ist offen. Genau, genau. Und Barcamp ist in Wahrheit die konsequente Umsetzung von diesem Grundgedanken. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, was habe ich für ein Bild von Kirche, wie sie da Menschen organisieren. Und zu sagen, alle, die da sind, die sind gleichzeitig Teilnehmerinnen, aber auch Veranstalterinnen und die Referentinnen und sozusagen auch sehr hierarchiefrei zu agieren, das ist eine Entscheidung, das muss man wollen. Ja, okay. Es fordert ja auch dann eigentlich auch jeden, ne? Also wenn dann keiner mitmacht oder nur die gleichen mitmacht, dann funktioniert es ja auch nur bedingt. Genau, ne? Ja. Genau. Was ist denn die Grenze eines Barcamps, Alexander? Hast du schon mal erlebt, dass irgendwie was nicht funktioniert hat? Oder dass sich keiner mitmachen wollte oder dass zu viele mitmachen wollten? Okay. Wir waren ja jetzt alle vor 2 Wochen auf dem Kirche 2.0. Welche Eindrücke habt ihr denn da so mitgenommen? Bernd, magst du mal anfangen? Das Wichtigste dabei, hatte ich eigentlich vorhin schon gesagt, dass man letztendlich Leute trifft, die die gleichen Probleme oder die gleichen Sachen machen, die man so selbst macht. Also gerade im Öffentlichkeitsbereich erlebe ich es immer wieder in der Gemeinde. Ich mache da auch die Gemeindezeitung und die Homepage. Das sind noch Sachen, die sind so allgemein bekannt und beteiligen sich auch einige. Aber wenn man dann mit neuen Ideen anfängt, wie zum Beispiel Facebook-Integration, Twitter und so weiter, dann stelle ich doch immer wieder fest, dass es viele Leute gibt, die da nicht viel oder gar nichts mit anfangen können. Und es ist einfach eine tolle Sache, auf so einer Veranstaltung Leute zu treffen, die gleichen Probleme haben, die auch letztendlich wissen, wovon man da gerade redet und das nachvollziehen können. Okay. Andrea, was hast du mitgenommen? Sehr, sehr viele Inspirationen, würde ich sagen, und einfach auch neue Gedanken, wie man auch theologisch an dieses Thema herangehen kann. Ich arbeite selber als Social Media Managerin für die katholische Aktion in der Diözese Linz und unterstütze sehr viele Leute beim Einstieg in den Social Media Bereich und finde ein Barcamp für mich einfach eine sehr, sehr coole Gelegenheit, da einfach einmal ein Wochenende lang mitten reinzuhüpfen, viele, viele Menschen zu treffen, die das Gleiche tun und einfach dann gemeinsam zu erkunden, was finden wir jetzt miteinander spannend. Also ich finde, das, was in den Sessions passiert, ist super, aber genauso wichtig ist für mich diese informellen Gespräche, die sozusagen beim Essen und beim Kaffee trinken und so nebenbei laufen. Da haben wir ganz, ganz viel so an Weiterdenkideen mitgenommen und auch meine eigenen Überlegungen weiterentwickelt, weil halt einfach da die Menschen zusammenkommen, die sich in besonderer Weise für das Gleiche interessieren, wie ich es tue. Wie übrigens nochmal deutlich zu hören, ist alles ökumenisch. Also hier im Sekt sozusagen gibt es keine Grenzen zwischen verschiedenen Konfessionen oder sowas. Das läuft alles ganz einfach und wirklich sehr zielorientiert. Ich habe es im letzten Jahr noch intensiver erlebt, lag aber wahrscheinlich daran, dass ich mit der altkatholischen Kirche noch wenig zu tun hatte. Und im letzten Jahr waren ja, glaube ich, Altkatholiken da in massiverer Form. Und da fiel mir das auch ganz massiv ins Auge, dass das überhaupt kein Problem nicht, aber es ist eigentlich auch nicht erwähnenswert eigentlich. Ne? Also die Andrea und ich, wir kokettieren ein bisschen, gell, damit, dass wir die katholischen Mädels sind, aber es wird eigentlich nicht erwähnt, dass, also man stellt sich nicht vor, ich bin katholisch, ich bin Maria oder so. Ne? Das ist ganz, ganz ohne weiteres möglich. Ne? Also virulent wird es zum Beispiel bei den Abkürzungen, dass ich sozusagen sowieso schon von Österreich nach Deutschland komme und die deutschen Abkürzungen lernen muss und dann die, aber nicht nur die katholischen, weil da gibt es gar genauso viele, die ich dann nicht kenne, sondern auch noch einmal die evangelischen, und die sind natürlich immer so Specials, aber die schafft man schon, man findet immer irgendjemanden, den man dann fragen kann, was ist das jetzt wieder und wie heißt das und wie ist das organisiert, das klappt schon. Also ich erlebe es eigentlich einfach auch für mich so als interessant und spannend, einfach auch evangelische Kirche ein Stück besser über diese Ebene kennenzulernen, weil es halt bei uns in Österreich so ist, dass die evangelische Kirche relativ klein ist und darum nicht so viele Gelegenheiten in meinem Alltag da sind. Also was... Ich schließe mich jetzt einfach nochmal der Runde an. Was mich einfach ziemlich beeindruckt hat in diesem Jahr nochmal ein Stück mehr, das ist neben den praktischen Tipps halt auch ganz viel Diskussion um theoretische Dinge gibt. Also der Carsten Kopja mit seiner Arbeit darüber und oder ich erinnere mich an eine Session über den neuen Atheismus. Das sind ja auch Dinge, die nicht jetzt damit was zu tun haben, wie ich jetzt meinen Twitter-Account aufsetze oder meine Facebook-Seite pflege, sondern das ist ja wirklich was relativ Abstraktes und wir beschäftigen uns trotzdem eine Dreiviertelstunde, Stunde lang damit und es kommen einfach immer ja ganz tolle Ideen und Inspirationen einfach aus diesen Sessions raus. Das ist auch das so, was so im Nachhinein dann noch ein bisschen nachklang. Ne? Die Diskussion, was ist möglich, was geht, ersetzen wir Gemeinde in Internet oder repräsentieren wir Gemeinde im Internet? Das kam ja dann auch im Nachhinein dann noch öfters auf. Ne? Genau. Eine Diskussion bleibt mir auch hängen, ist so die Frage der Exklusivität. Ja, also sind wir Elite oder sind wir Avantgarde? Oder wie ist das zu verstehen, wenn wir da jetzt die Vorreiter machen und wie gehen wir mit denen um, die das nicht können? Ne? Also sicherlich wird sozusagen das die Gemeinde vor Ort nicht ersetzen können. Das soll es, glaube ich, auch nicht. Und das ist auch nicht unser Ziel. Aber letztendlich ist es so, dass die neuen Medien, also das ist ja das, was letztendlich, wo man es immer drunter zusammenfasst, das hat der Alex ja gerade auch schon gesagt, in ein paar Jahren für alle eine Selbstverständlichkeit darstellen werden. Und es ist für Kirche eine Chance, auch daran zu partizipieren. Das muss einfach sein, aber ich denke, wir müssen uns dieser Möglichkeit öffnen, wenn Kirche sozusagen dabei behaftet bleibt, wir machen aber alle weiter so, wie wir bisher gemacht haben, dann, das kann ich mir nicht vorstellen. Also Kirche muss auch bei diesen Sachen mit dabei sein. Dass das momentan noch vielleicht alles etwas avantgardistisch wirkt, das liegt einfach daran, dass wir, glaube ich, noch relativ wenige sind, die letztendlich diese neuen Medien auch so intensiv für Kirche nutzen. Aber das wird sich sicherlich ändern. Und ich fand das also ganz witzig, diesen Versuch, den wir dieses Mal auf dem Barcamp gestartet haben. Das war dieser Twitter-Gottesdienst, der zum Abschluss. Das Barcamp ging ja über 3 Tage. Am letzten Tag konnte ich nicht teilnehmen. Dann gab es aber diesen Twitter-Gottesdienst und ich habe zu Hause am Rechner gesessen und habe tatsächlich dann über Twitter diesen Gottesdienst verfolgt und auch eigene Kommentare eingebracht. Und ich fand das eine sehr bereichernde Erfahrung. Dazu gehört natürlich, dass man letztendlich also vorher da gewesen ist. Ich kannte die Leute, die ansonsten daran teilnehmen. Ich wusste, wer da vorne steht und das Ganze leitet. Und so hatte ich eine relativ gute Vorstellung davon, was passiert. Konnte die Texte mitverfolgen, konnte mich tatsächlich auf diese Art und Weise daran beteiligen. Und das sind so neue Versuche und man sollte das nicht abtun, sondern man sollte auch dort offen sein, um sich dieser Sachen zu bedienen. Denn auch das ist in irgendeiner Form Gemeinde oder Teilhabe am Reich Gottes, das gehört dazu. Ich kann mit dem einfach auch nur anschließen. Ich finde vorher den Twitter-Gottesdienst jetzt einfach zum einen persönlich sehr schön erlebt und zum anderen denken wir irgendwie, es ist auch theologisch einfach sehr, sehr spannend, da diese Dinge neu zu denken. Wir rufen ja, sobald wir auch nur Gott sagen, ja eigentlich immer auch virtuelle Größe auf. Wir tun das beständig und sozusagen über das, dass man auch liturgische Formen entwickelt, wo auf einmal das drinnen und draußen immer so deutlich ist, und einfach auch praktisch eine Partizipation von draußen möglich ist und ein gemeinsames Virtuelles entsteht. Das finde ich unglaublich interessant, das einfach auch weiterzudenken und das auch theologisch zu denken, was das bedeutet. Und das gefällt mir ungemein gut und richtig schön war es wirklich. Es begleitet uns ja immer noch ein bisschen, ne, mit so einem Ohrwurm. Hin und wieder. Das, wo ich nicht da war. Ah, du treibst das immer wieder an, gell? Du bist Ah, schön, dann haben wir jetzt auch so ein bisschen reflektiert, wie es weitergehen könnte. Also solche Gottesdienstformen oder wie es auch schon konkret weitergeht mit dir, Alex. Ne? Bibelarbeit online, eine schöne Sache. Finde ich wirklich auch ein grandioses Angebot, und zwar deshalb, also ich werde selbst in Dresden nicht sein können, aber diese Möglichkeit wahrzunehmen, das habe ich mir einfach vorgenommen. Okay, super. Wie geht es denn mit dem Barcamp weiter? Kommt da noch was? Oder Andrea, kommt da noch Ja, was? bei uns in Österreich kommt auf jeden Fall mal was. Wir veranstalten am 12. November 2011 in Linz ein Barcamp Kirche 2.0, das für alle Interessierten offen steht, für Leute aus Deutschland, die vielleicht damit einen kleinen Urlaub verbinden lässt, sage ich jetzt mal. Es ist einfach eine offene Veranstaltung, wo wir schauen, was passiert da. Wir haben allerdings natürlich, ähnlich wie jetzt die Barcamp-Organisatorinnen in Frankfurt, einfach heute halt auch schon Erfahrungen gesammelt, weil es bei uns auch das zweite Mal ist, dass das Barcamp stattfindet. Also das ist an einem Tag im November am Genau, an einem Tag am 12. November, das ist ein Samstag, und wer sich dafür interessiert, findet unter www.barcamp.at und der Kategorie Oberösterreich dann auch die entsprechenden Infos, Anmeldungen und einfach ein Wiki, wo man gleich mitdenken kann. Und bei evangelisch.de ist schon eine Nachfolge angedacht, oder kann man das noch nicht so sagen? Also alles in allem ein interessantes Thema, auch und gerade für Christen, denke ich. Super. Dann sage ich schon mal vielen Dank, euch dreien, und wünsche einen schönen Tag. Einen schönen Tag. Danke.